Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon sind Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romau. Estamos aqui na Rádio Mama Terra, na Tide 96.0 Hamburgo. No microfone está Ortrun Gutke e Markus Romau. Radio Mama Terra wird im Jahre 2014 regelmäßig aus Brasilien senden, aus Niterói, aus den Studios von Tomba Record. É, estamos aqui diretamente de Niterói durante todo o ano 2014, transmitindo para Hamburgo e de Hamburgo para o mundo através do estúdio Tomba, de Niterói, do bairro Pé Pequeno. Wir machen eine kleine Nachlese vom Karneval hier in Rio. Und außerdem stellt Radio Mama Terra sich die Frage, warum ist aus dem Wunderland Brasilien ein Schlachtfeld der ökonomischen und politischen Mächte geworden? É isso aí. Nesse nosso programa vamos falar um pouco de Niterói, do Carnaval em Santa Rosa, no Beltrão, que foi muito gostosinho. E também vamos ter uma boa conversa sobre por que que o Brasil se transformou no campo de guerra dos poderosos do mundo, exatamente na Copa que seria a Copa mais esperada no país do futebol. Por que todos esses problemas econômicos e sociais eclodiram exatamente nesse momento? Doch lass uns erstmal ein bisschen wieder Karnevalgefühl aufleben lassen. Wir spielen ein die Samba Enredo von der Samba-Schule Tijuca. Sie hat übrigens gewonnen in diesem Jahr. Exatamente, como a Unidos da Tijuca venceu no Carnaval do Rio de Janeiro, vamos escutar a Unidos da Tijuca. In Niterói war der Karneval relativ ruhig gewesen. Zum Beispiel ist es geschehen, dass in drei Stadtteilen der Karneval polizeilich verboten wurde. Was war denn da eigentlich so der Hintergrund? Ja, hast du recht, Ortrun, de Carnaval hier in Niterói e Zé Ruiz. Wir sind direkt in Rio de Janeiro, 10 Minuten per Boot na Rio de Janeiro, aber Niterói ist bekannt als eine City, wo die Leute haben mehr Gelegenheit zu entspannen. Und in die Karneval, man geht nach Rio. Aber trotzdem in Niterói wegen der Gewalt von zwischen Polizei und Bandit in diesem Karneval sind die drei Stadtteile die Karneval verboten. Die Leute konnten nicht feiern auf der Straße und das war ein bisschen traurig für die Stadt. Nós estávamos aqui comentando exatamente que o carnaval daqui de Niterói geralmente é um carnaval mais tranquilo, mais calmo, geralmente no centro da cidade tem os desfiles dos pequenos blocos e escolas de samba e das escolas de samba que vão disputar também no Rio, feito a Cubango e feito a Viradouro. Nesse ano, fizeram esse ano. Acontece que por conta da violência em três bairros da cidade, Fonseca, Santa Rosa e parte do Cubango e Caramujo, o carnaval foi proibido, o tradicional carnaval de rua foi proibido, o que foi uma grande novidade para a cidade e uma grande perda também para o folião, que é um folião familiar daqui da cidade de Niterói. Ja, Romau, ich habe festgestellt, dass sich der Karneval hier in Niterói im Zentrum auch sehr ruhig bewegt hat und familiär. Es war nicht so die wirklich große Freude. Man hatte schon im Hintergrund, stand schon das Polizeiverbot, hatte ich so persönlich das Gefühl gehabt. Ja, você tem razão, Ortrun. A quantidade de policiais reduziu pouco o carnaval no centro. Assim, reduziu pouco a alegria. Dava para se notar que no centro de Niterói, durante esse período de carnaval, havia momentos, inclusive, quando nós passarmos ali pela barca, que tinha mais policial que folião no meio da rua. Romau, wir haben das große Glück gehabt, uns mit Friederike Henschel zu treffen, hier in Santa Teresa. Friederike Henschel kommt aus Hamburg und sie ist Porta Bandera durch Unidos de Hamburgo in Hamburg. Und sie hat hier in Brasilien, in Rio de Janeiro, zum ersten Mal in ihrem Leben den Karneval verbracht. Natürlich, wir haben uns getroffen und wir haben es ausgenutzt und genutzt, mit ihr ein Interview zu machen. Und hört doch mal rein. É isso aí, vamos escutar uma entrevista que fizemos com a Friederike Henschel de Hamburgo, que veio nos visitar aqui no Rio de Janeiro. E ela que é a nossa grande porta-bandeira da Unidos de Hamburgo, pela primeira vez teve a oportunidade de estar no Carnaval do Rio de Janeiro. Friederike, sag mal, es ist für dich das erste Mal gewesen, dass du live dabei bist beim Karneval in Rio. Ist es wirklich das erste Mal? Ja, es ist wirklich das erste Mal. Ich habe hier als Kind zwar gelebt, aber damals war es nicht üblich, dass es einen Straßenkarneval gab. Und Karneval war, die Feiertage waren immer der Anlass, die Stadt zu verlassen, irgendwie ans Meer oder in die Berge zu fahren. Und vor ein paar Jahren habe ich angefangen, in Hamburg bei einer Sommerschule mitzumachen und bin so überhaupt auf den Geschmack von Samba und Karneval gekommen und habe in den letzten Jahren hier schon immer so ein bisschen in der Vorkarnevalszeit geschnuppert und wollte jetzt diesmal richtig dabei sein. Und was mich einfach besonders fasziniert und interessiert, ist nicht das, was im offiziellen Karneval im Samborgum stattfindet, sondern der Straßenkarneval, der sich in den letzten 15, 20 Jahren überhaupt erst wieder hier in Rio entwickelt hat, nachdem er vorher komplett ausgestorben war. Und ja, und das ist einfach ganz toll. Also mittlerweile gibt es, glaube ich, über 400 sogenannte Blocos, die durch die Straßen von ganz Rio ziehen. Die Vielfalt ist immens groß, kleine und große Gruppen, welche mit Live-Musik, andere, die nur ein Trio Elétrico haben oder was mir halt Spaß macht und das, was ich jetzt auch gemacht habe, eben auch richtig wie in einer Samba-Schule mit einer großen Batterie, wo man selber mitspielen kann. Und das hast du geschafft? Ja, habe ich. Ich hatte vorher schon so ein bisschen Kontakte geknüpft und dann gibt es auch so eine, auf Wikirio gibt es eine Seite, in der alle Blocos aufgeführt sind. Da steht zwar nicht genau dabei, wie die jetzt geartet sind, aber da kann man schon ein bisschen was rausfinden. Und ich habe mir halt ein paar Blocos rausgesucht, bei denen man mitspielen kann. Und welchen hast du dir ausgesucht? Ich habe immer schon die letzten Jahre, weil die ziemlich früh spielen, weil Karneval fängt ja schon im Januar eigentlich gleich nach Weihnachten an, habe ich immer bei Suvaco do Cristo mitgespielt und da haben mir immer alle von den Carmelitas vorgeschwärmt, die in Santa Teresa durch die Straßen ziehen. Und ich habe das tatsächlich geschafft, da mitzuspielen. Ich habe schnell noch an den letzten beiden öffentlichen Proben teilgenommen und mir so das Recht erspielt, ein T-Shirt für die Batterie zu bekommen und ganz offiziell mitlaufen zu können. Ja, und wenn man jetzt einen Videofilm hier hätte laufen lassen würden, dann könnte man die strahlenden und glitzernden Augen von Frieda erkennen. Es hat dir schon mal ziemlich viel Spaß gemacht, ne? Ja, verdammt viel Spaß. Es hat mich wirklich überwältigt. Einmal ist das sowieso schon ein bombastisch großartiges Gefühl, in so einer großen Gruppe gemeinsam Musik zu machen und dann dieses Trommelschlagen und ich selber spiele Chocalho und dann mit 15, 20 Chocalhos zusammen zu spielen, das ist einfach sagenhaft und die Leute sind einfach auch so wahnsinnig fröhlich und dann sind natürlich, es ist ein sehr, sehr beliebter Bloco mit ganz vielen Zuschauern, die den begleiten und verfolgen und bejubeln. Das ist einfach, das gibt so ein rauschartiges Gefühl. Und dieses Jahr gab es einfach auch eine Besonderheit, da hatte ich Glück, weil ja leider die Straßenbahn in Santa Teresa gesperrt worden ist und da jetzt Bauarbeiten sind, wurde nicht die traditionelle Route gewählt durch das Viertel, sondern wir sind den Berg hinauf durch den Wald gelaufen. Und das war einfach wirklich ergreifend, weil ich zwischendurch das Gefühl hatte, dass der Fels, der Berg von den Trommeln vibriert und der Wald singt. Und das hatte fast, also bei aller Ekstase und so, es hatte was schon fast Heiliges. Es war wirklich überwältigend. Und man wird auch, ich war ja neu dort und ich bin so herzlich aufgenommen worden und alle haben mich unter ihre Fittiche genommen und man hat sich vorher und hinterher getroffen und noch was zusammen gemacht. Das ist einfach, da kommt dann sowas wie Karneval, sind natürlich diese vielen Blockus und die Ereignisse, aber es ist einfach ein Lebensgefühl, was für diese wenigen Tage wie aus dem Nichts kommt. Und wir haben jetzt gerade Aschermittwoch, also es gibt zwar auch noch ein bisschen Karneval, aber die Stimmung ist auch wieder vergleichsweise nüchtern, plötzlich, schlagartig. Das ist wahr. Also wir sitzen hier gerade in so einem kleinen Restaurant oder auch davor und die Müllleute haben gestreikt und wir sitzen so ziemlich im Müll, ne? Ja, fast. Allerdings. Das war eine verdammt klasse Aktion von den Müllmännern. In der Tat. Sehr zu bewundern und sie sind noch dabei zu streiken und wir können das einfach nur unterstützen hier. Frieda, sag mal, kann man das vergleichen, Karneval, was du erlebt hast hier in dem Blocko und mit dem Karneval in Hamburg, mit dem Spaßparade? Ja und nein. Also nein, mit der Spaßparade kann man das überhaupt nicht vergleichen, weil das ist einfach eine sehr gut durchorganisierte Angelegenheit, in der verschiedene Gruppen zusammengefasst werden und einen Zug machen und drumherum stehen Leute, die zwar relativ begeistert sind, aber jetzt nicht so sehr euphorisch aus sich herausgehen. Gleichzeitig hat das ein bisschen Ähnlichkeit, weil wir ja von der Samba-Schule in Hamburg, von Unidos Giamborgo, wir nutzen ja diesen Karneval der Kulturen oder Altonale immer, um sozusagen unseren Karneval zu machen mit ganz vielen Gästen aus ganz Europa und zum Teil auch aus Brasilien. Und da kommt schon oft auch ein ähnliches Gefühl auf, wenn man dann eben so gemeinsam musiziert und Party macht und sich von dieser Musik mitreißen lässt. Sag mal, Frieda, würdest du mal ins Sambodrom wollen? Also, in der Tat habe ich jetzt, also weil mir das ganz viele Leute gesagt haben, ich muss das unbedingt machen, habe ich jetzt auf dem Zettel, dass ich vielleicht versuche, mir am nächsten Samstag da defilieren ja nochmal die ersten 6 Plätze, die Schulen. Und da habe ich jetzt mit ein paar Freunden, haben wir verabredet, dass wir da mal nachts hingehen und gucken, ob wir irgendwo so reinkommen oder günstig übrig gebliebene Karten vom Schwarzmarkt bekommen. Es reizt mich nicht, für dieses horrende Geld da offiziell, also das zu machen, das habe ich mir nie überlegt. Also ich würde wahnsinnig gerne einmal selber da durchlaufen, werde bestimmt noch hinkriegen. Und ich habe mir, was man ja machen kann, das ist kostenlos, man kann sich vorher die Ensayos Technicos dort angucken. Da üben die ihre Desfiles, weil die ja auch in einer bestimmten Zeit durch sein müssen, sonst gibt es nachher Punktabzug. Da haben die zwar noch nicht diese ganzen großen, prächtigen Kostüme an, aber das ist schon auch sehr, sehr beeindruckend, das zu sehen. Zumal die Tribünen sind voll und alle kennen die Lieder und feuern ihre eigene Schule an. Und das ist also einfach ein riesengroßes Fest, auch da auf den Barrikaden, also ja, Barrikaden hätte ich jetzt fast gesagt. Acabamos de escutar Frederik Henschel na Rádio Mamaterra 96.0 TID de Hamburgo, diretamente do Tomba Estúdio, Niterói. Hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, die 96.0. Wir haben gerade ein Interview von Frederik Henschel gehört und wir möchten uns von hier aus noch einmal ganz herzlich bedanken für die Zeit, die wir mit ihr verbracht haben und für das Interview. É isso aí, Frederico. Para você, uma música da Maria Bethânia, A Terra Tremeu. E a terra tremeu, tremeu, tremeu, tremeu. O céu mudou de cor, de cor, de cor. Jamaica, Salvador, yeah, yeah. Uba, uba, uba, uba, uba, uba, uba, uba. We inviting you, we inviting you, we expecting you. We inviting you, we expecting you. Sabalança, sabalança, sabalança. Seu grito me orgulhou. Sou filha do vencedor que nunca me esqueceu. Ofá na mão o protegeu. A paz da cor do céu, ele em mim, ele sou eu, contas com Dão que me envolveu, e sua flecha percorreu, guiada pelas mãos de Deus. E o mal do mundo estremeceu, guerreiro negro, que olorum, que olorum, que olorum nos deu, que olorum, que olorum, que olorum nos deu. Aqui é a Rádio Mamaterra, diretamente do Tomba Estúdio de Niterói, para Hamburgo e para o mundo, com a entrevista com a Frederik e a música que vocês acabaram de escutar foi A Terra Tremeu, de Maria Bethânia. Marcos Romão no microfone. Rádio Mamaterra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, die 96.0 und wir senden direkt aus Niterói, aus den Studios Tomba Record. Romau, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema. Wir stellen uns jetzt aber mal eine ganz andere Frage. Warum ist aus dem Wunderland Brasilien ein Schlachtfeld von ökonomischer und politischer Macht geworden? Einer der größten jährlichen Ereignisse in Brasilien, der Karneval, ist zu Ende gegangen und schon steht der nächste Mega-Event an. In weniger als 100 Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft hier in Brasilien und die Missstimmung und der Aufruhr durchzieht das Land massiv. So sind mittlerweile lediglich nur noch 40% der Bevölkerung davon überzeugt, dass der Copa do Mundo wirtschaftliches Ansehen und gute Verdienstmöglichkeiten bescheren wird. Ehemals waren 80% der Bevölkerung, die voller Begeisterung waren für den Copa do Mundo. Was ist also geschehen in diesem Land voller Fröhlichkeit, guter Laune, ewiger Zuversicht und Kreativität? É, Brasil está se preparando logo depois do grande evento de Carnaval. O Brasil está se preparando para a Copa. São e mais o mega evento da Olimpíada. São realmente grandes eventos que o Brasil estava esperando há muito tempo e 80% da população estava aguardando com grande prazer esses acontecimentos da Copa e das Olimpíadas. Mas algumas coisas aconteceram durante esse período, principalmente através das demonstrações de junho, que fizeram com que hoje, apenas 40% da população brasileira acredita que a Copa vai trazer algum bem para o país. Ja, und alles begann Anfang Juni 2013 mit den ersten Manifestationen in São Paulo und Rio kurz vor dem Confederation Cup der FIFA. Die unermesslichen Ausgaben für die beiden Mega-Events, verbunden mit staatlichen Kürzungen im sozialen Bereich, Ausbildung, Gesundheit, Familie und Transport und vieles mehr, hat eine unglaubliche Bewegung bewirkt. Hunderttausende Menschen gingen auf die Straße, ihren Unmut und ihre Wut über die sozialen Zustände in Brasilien friedlich zum Ausdruck zu bringen. Hauptkritikpunkte sind Korruption, Missachtung von Menschenrechten, Angriffe auf soziale Rechte sowie auf die Rechte von Frauen, Homosexuellen, Indigenen und Schwarzen. Ein Großteil der Kritik richtet sich bis heute an die Regierung und ihre Politik bzw. auf die Abwesenheit von sozialer Politik. Tudo começou em junho de 2013. As primeiras manifestações em São Paulo e Rio de Janeiro, um pouco antes da Copa das Confederações da FIFA. A quantidade de dinheiro gasto para esse grande evento, junto com o corte de aplicação de verbas para a área social e para a área de educação, provocou na população uma grande raiva, um grande grito que homossexuais, mulheres, indígenas, todos os grupos sociais que estão excluídos da nossa sociedade brasileira passaram a criticar a Copa, e a Copa virou o ponto central da crítica às políticas governamentais adotadas no momento no país. E receberam ajuda toda essa movimentação da população e esse caos que no momento, que durante um grande período vivemos, recebeu uma grande ajuda da Polícia Militar, que passou no dia 20 de junho, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a atacar quase 1 milhão de pessoas que estavam em paz circulando na rua e já estavam voltando para casa, e sem nenhum aviso houve um verdadeiro massacre da população no Rio de Janeiro. Isso provocou uma surpresa. Nós mesmo da Rádio Mamar Terra estávamos junto com vários amigos jornalistas na Praça 11, estávamos já voltando para casa quando começou o ataque de bomba de gás por todos os lados e perseguições da população por todos os cantos da cidade. Nós não conseguimos voltar para Niterói nessa noite de 20 de junho, que nós consideramos a noite do massacre e o início da violência policial sistemática no Brasil. Ja, Omar, es ist wirklich wahr. Die Reaktion der Polizei, der Militärpolizei, an dieser besagten Manifestation vom 20. Juni 2013 war weder friedlich noch human. Sie antwortete spontan und gut organisiert, unter anderem mit Sonderkommandos, mit Tränengaseinsatz, Gummigeschossen. Wir von Radio Mama Terra waren mit einigen Journalisten selbst dabei und sind in diese Situation gekommen. Und es war, für mich persönlich war es ein absoluter Albtraum, dieses Szenario mitzuerleben. Es wurden Tränengas geschmissen von den Hubschraubern. Es wurden Gummigeschosse eingesetzt. Es war Bomber Efeito Morau. Das sind Bomben, die unheimlich knallen, die auf den Boden geschmissen wurden von der Polizei. Die dröhnen in den Ohren. Und die Massen wussten einfach nicht mehr, wohin. Die Masse von Menschen, die protestiert haben, die friedlich demonstriert haben, die waren völlig eingekeilt. Es gab keinen Ausweg mehr. Ja, für mich war es, muss ich sagen, war es fast wie ein Putsch, der an diesem Tag für mich stattgefunden hat. Für mich persönlich, ich komme aus Europa, ich bin Manifestationen, also Demonstrationen, mehr oder weniger geregelt gewohnt. Es gibt Auseinandersetzungen, doch das, was ich hier erlebt habe in Brasilien, das war für mich komplett neu und hat auch Spuren hinterlassen. Ortrum, e para o nosso ouvinte em português é muito interessante o que Ortrum fala como jornalista alemã que vivenciou, que estava junto com esse jornalista, moderador do programa, Marcos Romão, nesse dia do 20 de novembro, do 20 de junho, aqui no Rio de Janeiro. O depoimento da Ortrum Gutti, que é muito importante, porque ela achou ela pensou, ela imaginou naquele momento em que 1 milhão de pessoas estavam cercadas pela polícia, perseguida pela Praça 15, pelo centro, pela Lapa, pelas ruelas da cidade, pelas vielas, por todos os pontos que haviam na cidade, levando tiro de borracha, bombas de gás, bombas de efeito moral, mulheres, crianças, todas correndo pela cidade. Ela se imaginou que ela estivesse vivendo um golpe militar. A opinião da Rádio Mamaterra é que não houve um despreparo da polícia. Não é isso que aconteceu. Houve um grande preparo, uma grande falta de respeito à população por parte dos governantes do Rio de Janeiro e de São Paulo. O que houve foi um treinamento, porque investiram tanto em dinheiro, com armas, com equipamentos que eles precisavam usar, e usar principalmente para correr atrás de população sem nenhuma resistência, que estava pacífica e cantando pelas ruas da cidade. Eu creio que esse momento... No Rio, nós cremos na Rádio Mamaterra que neste momento aqui no Rio de Janeiro e logo depois também em São Paulo, o que aconteceu foi uma política de repressão à população que foi um verdadeiro golpe à democracia. Romualdo, hast recht, es war kein Golpe, es war eine absolute Respektlosigkeit und Gnadenlosigkeit seitens der Militärpolizei, der Regierung gegenüber dem Volk, was für mich einen wirklichen Schock mir gebracht hat. Vor allem, es betraf ja nicht nur die Demonstranten, die dort dabei waren, es betraf die gesamte Bevölkerung, denn nachdem sich diese Demonstration irgendwie auflösen konnte, jeder ist geflüchtet, wohin er nur konnte, wo er versuchen konnte, einigermaßen zu atmen, bis hin zum Lapa hin, bis zum Zentrum der Stadt, sind wir sozusagen wie die Hasen gelaufen, wie Kaninchen gejagt worden von Bombos Efeito de Gas und von Tränengas, sind wir gejagt worden einfach, Hubschrauber über uns. Wir haben uns in ein bestimmtes Viertel, das noch einigermaßen ruhig war, in eine Bar gesetzt, um Luft zu bekommen. Und 10 Minuten später war dieses ganze Viertel umstellt von Polizei und es wurde wieder Tränengas geschmissen. Wir hatten keine Chance mehr nach Niterói zu kommen. Die Schiffsstation war abgeschnitten. Dort war die Militärpolizei bereits da und wir hatten keine Chance mehr, dort wegzukommen. É como relata o jornalista Ortrukutske. Muita gente viveu isso também nesse dia 20 de junho aqui no Rio de Janeiro. Depois da população ter mais ou menos se dispersado, ter conseguido fugir desse ataque que sofreu na Presidente Vargas e na Rio Branco e se espalhou pela cidade tentando voltar para casa ou sentou em algum bar na Lapa ou na Cinelândia para falar, para conversar sobre o que havia acontecido, a polícia cercou toda a região. Da Praça 15 até a Glória, e da Glória até a Central do Brasil, a população ficou cercada e não podia voltar para casa. As pessoas que estavam sentadas nos bares da Lapa, que estavam sentadas nos bares da Glória, nos bares da Rio Branco, passaram a levar tiro de borracha para dentro dos bares. Bombas de gás jogadas dentro dos bares que as pessoas estavam sentadas tomando seu chopinho, porque depois de ter levado bomba e ter sido perseguido, feito diz a... Ele nos disse a jornalista Ortrungutti que perseguido, feito coelhos pela cidade, as pessoas ainda passaram até 10, 11 horas da noite sendo perseguidas pela polícia. E não só quem estava na manifestação, foi praticamente todas as pessoas que estavam na cidade receberam esse choque de violência, esse choque de, olha, você fique quieto. E isso daí tem método. Houve um método que precisa ser mudado. A Ortrungutske, e não só a Ortrungutske, a própria Rádio Mamaterra diz o seguinte: querem ver alguma outra forma de ter Copa e Mega Evento? Primeiro pense numa coisa: respeitem a população. Respeitem a população é o pedido da Rádio Mamaterra.

Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar quatro paredes flácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. Flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços de suas pequenas Helenas. Exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Und wir haben soeben gehört, zwei Lieder von Chico Buarque, Construção e As Mulheres de Atenas. Construção e Mulheres de Atenas, na Rádio Mama Terra, a música do Chico Buarque para lembrar os velhos tempos. Ja, wir haben euch jetzt einen kleinen Einblick gegeben in die Zeit der ersten Manifestation hier in Brasilien, 20. Juni. Es war das Ereignis, wo im Grunde genommen alles anfing und bis heute nicht aufgehört hat. Alle Manifestationen, die in dieser Zeit gelaufen sind, sei es, dass es gegen den Copa do Mundo gewesen ist, sei es, dass Lehrer gestreikt haben, sei es, dass es um Korruption, um Kürzung von Ausbildung, Gesundheit geht, Transportkostenerhöhung. All diese Manifestationen, die bis heute stattgefunden haben, sind jeweils mit dieser Gewalt beantwortet worden. Es waren friedliche, alles friedliche Demonstrationen, mehr oder weniger. É, e como estamos falando de manifestações, vamos falar da lei antiterrorismo que está sendo votada no Senado brasileiro. E é o que temos constatado. Tudo em volta da Copa está virando motivo para aumentar a repressão contra a população brasileira. tanto faça greve de professores, quanto faça greve de garis ou movimentação da população contra remoções e despejos, a única resposta que o Estado tem é violência e mais violência e mais violência. A Copa está virando um verdadeiro biombo para a violência contra a população brasileira. E essa lei antiterror é por nós considerada o real motivo. Dá-se a impressão de que não queria ser Copa nem mega eventos, mas sim um sistema que mantivesse a população calada e sem possibilidade de reivindicar. O exemplo que aconteceu durante o Carnaval aqui no Rio de Janeiro com a greve dos garis foi uma resposta de um grupo de trabalhadores da população a todo um sistema que as pessoas consideram errado e que as pessoas estão despertando. Eles conseguiram ser vitoriosos. Primeiro, contra os pelegos do sindicato, contra os que engordaram nos últimos 40 anos nos sindicatos do Brasil e não representam mais os seus trabalhadores. Segundo, contra as milícias e contra a imprensa que fizeram de tudo para destruir o trabalho desses garis. O trabalho, as reivindicações desses garis. E terceiro, contra um governo que tratava com o maior desrespeito como se fossem delinquentes. Isso foi um grande exemplo de um pequeno grupo, talvez o grupo mais rejeitado enquanto trabalhador, que são os lixeiros, né? Eles deram exemplo de cidadania para todo o país. Outro um was habe gesagt jetzt, die Antiterrorgesetz, de Mamarto em Brasília, es gibt schon Leute, das denken, dass die Mega-Event von Brasília, onde de Olimpiada, onde de Weltmeisterschaft von Brasília, sind nur ein Hintergrund für Repression. Es gibt ein Ziel. Es kann nur ein Ziel haben, um diese Repression zu passieren. Wieso wegen der Weltmeisterschaft man macht ein Gesetz, die verbietet Streik, die verbietet Demonstration von Arbeiterklasse, die verbietet Demonstrationen von Menschen, die würde gerne Wohnung haben, die würde gerne Erziehung haben, die würde gerne Gesundheit haben. Wieso man macht ein Gesetz, wo jeden Treffen von drei Personen wird seine eine Strafe, wird seine eine kriminelle Verein. Auch in Internet, man versucht im Moment ein neues Gesetz zu machen, die wird uns kontrollieren total. Und was hat passiert hier? Und das ist das Schönste, die Mu-Leute, die Mu-Mann in Rio de Janeiro, sie haben ein Antwort gegeben während des Karneval. Sie haben einen Streik gemacht gegen die Gewerkschaft, die gekaufte Gewerkschaft, gegen die Regierung und gegen die Presse. Sie haben gesagt, dass sie waren Banditen. Und sie haben geschafft, in einer Woche vom Streik zu gewinnen, alle ihre Rechte als Bürger, als Arbeiter von Rio de Janeiro. Und das war ein gutes Beispiel, die die ganze Bevölkerung heutzutage guckt. Wir von Radio Mama Terra haben uns die Frage gestellt, warum aus dem Wunderland Brasilien ein Schlachtfeld der ökonomischen und politischen Mächte geworden ist. Es ist wahr, das, was ihr gerade von uns gehört habt, es zielt alles darauf ab, dass es wirklich um politische Macht geht. Nicht nur, dass jetzt der Copa do Mundo stattfinden wird in ungefähr 100 Tagen, danach wird es die brasilianische Wahl geben, Romão. Und ich denke, das ist ein unglaubliches Zusammenspiel von Machtposition haben wollen, hier in diesem Staate, und von ökonomischer Macht. É, você tem razão, Ortrum. Aqui na Rádio Mama Terra, nós procuramos sempre discutir as coisas na sua forma mais ampla. E a repressão e a Copa também tem a ver com as eleições para presidente em 2014. Também tem a ver com o jogo de poder. Quem vai ter mais poder? Quem vai controlar o Estado? Quem vai controlar a imprensa? Quem vai controlar o país? E nos últimos tempos, aqui no Brasil, por conta das demonstrações de junho de 2013, esse controle está sendo perdido pelas grandes mídias, pelos poderosos, estão perdendo esse controle da informação. Então, há uma tentativa de se controlar a população. Não é só a Copa do Mundo que está em jogo o poder que se mantém de determinados grupos no Brasil desde 1964. Mesmo depois da ditadura, eles continuam no poder e, pelo que nós assistimos agora, nas nova composição de governo, esse grupo continua com muita força e já tem 2 ministros escolhido ontem. Ja, machen wir eine kurze Pause, eine kurze musikalische Pause. Wir spielen ein Stück und zwar von Seu Jorge. DJ e deixa lá com Djavan. Troca perfeita por lindas canções de amor. O resto eu deixo por conta de Iansan. Ei, Iemanjá, quando você for pro mar, Ipa Xangô nos banhos de cachoeira. E Jesus Cristo pra você ele me lembrar. Deixo nas mãos de Oxalá nas sextas-feiras. São Benedito, quando a coisa fica preta, um Zé Pelim que é pra tudo garantir. Poxa, o seu rum vai que pinta uma treta. Cosme do um Damião pra distrair. Um patuá pra livrar mal olhado. Olho de cobra que é pra te preservar. Esses olhares que só vem um pecado. Esses demônios que estão soltos pelo ar. Agora chega de cutucar tanta dor. Feito um perfeito masoquista, meu amor. Vem cá, me agarre, se pendure e segure em mim. Pra todo sempre, isso nunca tenha fim. Vai que me afaste de ti só por alguns dias, para fazer uns 20 shows no Ceará. Eu já disse Macalé Luiz Melodia, mas sendo assim, pipo e ligo de lá. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romau. Wir senden direkt in diesem Jahr 2014 aus dem Studio Tomba Record aus Niterói, Brasilien. Es gibt verschiedene Formen der Repression hier in Brasilien ganz deutlich wahrzunehmen. Eine Repression läuft gegen die Community Radios. Die verschärfen sich ganz besonders. Mitte Februar wurden die Verbände unabhängiger Medien von der Regulierungsbehörde Anatel informiert, dass sie die Kontrollen der Frequenznutzung in ganz Brasilien vor und während der WM verstärken würden. Zudem rechne Anatel mit der Unterstützung bei der Einhaltung der Gesetze. Die Regulierer fordern unverhohlen dazu auf, jedes Radio, das ohne Genehmigung sendet, zu denunzieren. Olha aí, minha gente. Estamos na Rádio Materna 96.0 Hamburgo, diretamente de Niterói, do Tomba Estúdio. E, como sempre, nos nossos momentos finais de programa, nós fazemos um alerta. A Anatel acaba de informar a Associação das Rádios de Rádios do Brasil que vai aumentar a repressão aos grupos de rádio comunitária e pede para que todos denunciem as rádios comunitárias no Brasil. É uma coisa que me lembra Alemanha 1933. Pessoal, denunciem todos que querem falar. Denunciem todos que querem ter liberdade de comunicação. Uma comunicação no Brasil que está na mão de 3, 4, 5 famílias. E pequenas rádios comunitárias não vão derrubar governo, são para atender a população. Eles não têm lobby, eles não têm chance. Nessa Copa do Mundo, vão aproveitar para, enquanto estivermos gritando gol, para reprimir as pequenas rádios comunitárias espalhadas pelo país. Imaginem um órgão do governo, a Anatel, informar a população e pedir: denunciem quem tem voz livre. Denunciem quem tem voz livre. Rádio Mamaterra discorda. Ja, die Community-Radios hier in Brasilien haben keine Lobbys. Sie sind nicht gut organisiert. Das ist aber noch lange kein Grund, sie anzuklagen, zu denunzieren und sie außen vor zu lassen, eine freie Stimme zu vertreten in diesem Land. Und gerade zur Fußball-Weltmeisterschaft. Wer kann etwas dagegen haben, zu informieren über das, was läuft? Und das ist für mich auch wieder, oder für Radio Mamaterra auch wieder, eine sehr bedenkliche Sache. Estamos aqui na Rádio Mamaterra, 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão, diretamente do Tomba Estúdio, aqui do Pé Pequeno em Niterói, para a Rádio TID 96.0, e que o mundo inteiro pode escutar. Vamos ter esperança e menos repressão e mais futebol. Seria o desejo da Rádio Mamaterra. Até o próximo mês. Estamos chegando lá! Ja, das war's für heute mit Radio Mamaterra, einem Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch. Ich hoffe, wir haben euch einen ganz kleinen Eindruck gegeben, was hier in Brasilien gerade geschieht, sich entwickelt im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Es gibt immer zwei Seiten. Es gibt einmal die Freude über den Fußball, man kommt nach Brasilien, guckt sich die Fußballspiele an. Doch das, was im eigenen Land hier, also in unserem Land, in Brasilien gerade zurzeit passiert, ist ein einziger Horror und ein einziges Chaos, unter anderem, weil viel gebaut wird, Straßen gebaut werden, Stadtplanung, Stadtentwicklung funktioniert gar nicht, Bauarbeiten funktionieren auch nicht, das Internet funktioniert nicht, das Telefon funktioniert nicht, alles wird hier umgebaut und verändert und ja, Brasilien, würde ich sagen, leidet. Aber wir wollen nicht jammern. Wir wollen uns freuen auf unsere nächste Radiosendung in einem Monat im April. Dritten Samstag im Monat April. É isso aí. Todo terceiro sábado do mês, a Rádio Mamaterra estará com vocês aqui em 2014. Nós não estamos só para reclamar, nós estamos também para viver. Apesar de sabermos que até o telefone vai ficar mais caro, que até a internet vai ficar mais cara, que a educação e a saúde vão ficar pior, mas nós estamos aí na Rádio Mamaterra. Até a próxima! Só lugar e o som da batida na paz. mundo num só lugar. E o back to play. O mundo num só lugar. E o sol... Back to